Happy Youth Day. Frohen Jugendtag. To all the youth an alle Jugendlichen im Haus. 62 und jünger. Ja, Gott erneuert unsere Jugend, vergiss das nicht. Wir haben vor, stark und vor allem gesund zu bleiben. Preis den Herrn, das ist wirklich ein Geschenk. Und denkt daran, das Wort Errettung, das wir so oft benutzen, leider wurde es früher meist nur als Rettung vor der Hölle gelehrt. So nach dem Motto, wenn du Jesus annimmst, musst du nicht in die Hölle. Und das war's. Aber das Wort Errettung, das auch der Name Jesus bedeutet, ist in Wahrheit ein allumfassendes Wort. Ja, es schließt die Befreiung vom ewigen Tod mit ein. Du wirst nicht sterben und dann ewig tot sein. Das ist die Hölle. Und selbst die Hölle, sagt die Bibel, wird einmal in den Feuersee geworfen. Aber wir sind sicher. Wie ich es schon einmal gesagt habe, möchte ich es nochmal betonen. Die ganze Welt war, seit Adam gesündigt hat, schon auf dem Weg in die ewige Zerstörung. Es ist also nicht so, dass Gott Jesus gesandt hat und nun sagt, so, jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle. Wir waren ohnehin auf dem Weg dorthin. Und Gott hätte uns einfach gehen lassen können. Wir sind ja nur eines seiner Geschöpfe. Er hat Engel, er könnte neue Wesen erschaffen. Richtig? Aber nein, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Jesus kam als Teil von Gottes Rettungsplan, um uns zu erretten. Ja, auch von der Hölle. Aber Errettung bedeutet weit mehr als das. Errettung bedeutet auch Bewahrung, Wohlsein, Frieden und, hör gut zu, auch Wohlstand. In unseren Bibelübersetzungen findet man im Alten Testament an manchen Stellen das Wort Frieden, das aus dem Hebräischen Shalom übersetzt ist, und im Neuen Testament das griechische Wort Eirene. Wenn du also Irene heißt, ist das eigentlich Shalom auf Hebräisch. So wie der Name Salomo. Shlomo auf Hebräisch. Klingt so nach Schlummern, oder? Was vom Wort Shalom kommt und Frieden bedeutet. Manche dieser Stellen, wo Friede oder Wohl bzw. Wohlstand steht, kommen also vom selben Wort Shalom. Gott will, dass du gedeihst. Preis den Herrn. Gottes Art von Wohlstand. Leider wird unter Christen Wohlstand oft nur mit Geld gleichgesetzt. Aber nein, tausendmal nein. Gottes Wohlstand bedeutet zuerst eine gesunde, blühende Beziehung zu Gott. Das ist Nummer eins. Zweitens will Gott, dass wir auch in unseren Familien gesunde, erfüllte Beziehungen haben. Und auch mit anderen Menschen, sogar mit der Welt. Würdest du sagen, dass eine gute Beziehung zu deinem Ehepartner eine Ehe ist, der es wohl geht? Genau so gebraucht die Bibel das Wort Wohlstand. Und zur Erinnerung, vor ein paar Wochen sprach der Herr zu mir und sagte, dass Menschen geheilt werden. Einfach, während sie Gottes Wort hören. Vielleicht wird der Herr mich wieder dazu anleiten, dass wir durch Handzeichen sehen. Wie viele von euch spüren, dass Symptome verschwinden, Schmerzen weichen, ein Kropf sich auflöst, Krankheit geht, Bedrückung verschwindet. Preist den Herrn. Jesus wird verherrlicht. Halleluja. Interessant ist, dass Gottes Lieferweg, laut Bibel, durch die Torheit der Predigt kommt. Nicht durch die Torheit der Prediger, sondern durch die Torheit des Predigens selbst. Das bedeutet, das System sieht töricht aus, aber es gefällt Gott so. Gott hat Gefallen daran, das Schwache zu gebrauchen, um das Starke zu Schanden zu machen, das Törichte, um die Weisen zu Schanden zu machen, das Verachtete, um zunichte zu machen, was etwas ist. Das ist Gottes Weg. Wenn du in die Bibel schaust, wirst du sehen, der Sieg über diesen fast 3 Meter großen Goliath kam durch einen Hirtenjungen, nicht einmal kampfgerüstet. Oder der Sieg über die Midianiter. Das Wort Midian bedeutet Streit. Jedes Mal, wenn du das Alte Testament liest, musst du wissen, diese Völker sind für uns heute keine physischen Feinde mehr. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir leben unter dem neuen Bund, wir sind wiedergeboren. Sie waren es nicht, wir sind aus Liebe geboren. Also wie studieren wir das Alte Testament? Wir sehen darin geistliche Feinde. Für uns ist Goliath ein Sinnbild für etwas. Die Feinde im Alten Testament stehen für geistliche Mächte, wie Furcht, Hass oder Streit. Midian bedeutet Streit. Und wie besiegst du Midian? Indem du das Brot gegen ihre Zelte rollen lässt. Erinnerst du dich? Gideon hörte, wie die Midianiter selbst einander von einem Traum erzählten. Ein Wächter sagte zu einem anderen, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Wovon denn? Ich habe geträumt, dass ein großer Laib Brot, eigentlich sagte er nicht großer, sondern einfach nur ein Laib Brot, dass ein Laib Brot den Berg hinabrollte, in unser Lager fiel und alles zerstörte. Und der andere antwortete, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Amen. Gott gebraucht also Brot als Schwert. Und das sollten wir uns merken, denn im Hebräischen heißt Brot Lechem. Jesus wurde in Beit Lechem geboren, Bethlehem, dem Haus des Brotes. Er kam, um das Brot des Lebens zu werden. Für uns alle. Und spannend ist, das Wort für Brot und das Wort für Kämpfen werden im Hebräischen gleich geschrieben. Lechem. Und auch die Aussprache ist fast gleich. Lechem. Nur die Punktierung ist anders. Aber im Grunde ist es das gleiche Wort. Für Brot und Kampf. Was bedeutet das? Lechem, Brot und Kampf in einem. Das bedeutet, je mehr du isst, desto mehr besiegst du den Feind. Dein Weg zu kämpfen ist nicht, indem du kämpfst, sondern indem du isst. Wenn du dich nicht vom Wort Gottes nährst, wirst du innerlich leer. Übrigens, für alle, die von der Erneuerung der Jugend sprechen, ich glaube, wir vergessen oft, dass der erste Teil sagt, der dich mit Gutem sättigt. Und das Wort sättigen ist das hebräische Sabea, beziehungsweise Sava, und es bedeutet, dass du wirklich satt, erfüllt bist. Viele von uns haben Hunger, aber wir wissen nicht, was uns fehlt. Wir laufen zum Kühlschrank, machen ihn auf, schließen ihn wieder, gehen umher, kommen zurück, öffnen ihn wieder, essen etwas, aber innerlich werden wir nicht satt. Wir spielen Spiele, scrollen durch Social Media und trotzdem fühlen wir uns leer. Weißt du warum? Weil wir innerlich nicht genährt sind. Du brauchst das Wort Gottes. Wenn du dich innerlich nicht sättigst, wird deine Jugend nicht erneuert. Du alterst schneller. Wenn du dich hingegen mit dem Brot aus dem Himmel sättigst, ein Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist und wirklich Leben spendet, das ist die Nahrung der Champions. Die Bibel berichtet, sie aßen Engelsbrot in der Wüste und wurden dadurch gestärkt. Keiner von ihnen war schwach. Sättige deine Seele, deinen inneren Menschen mit Gottes Wort, mit dem Brot des Lebens. Und heute wirst du davon essen. Du wirst diesen Ort satt verlassen. Wenn du satt bist, passiert etwas in deinem Körper. Er sättigt dich mit Gutem, damit deine Jugend sich erneuert wie die des Adlers. Deine Jugend wird erneuert wie die des Adlers. Wie beim Adler, wenn er sich mausert. Wenn der Adler sich mausert, streift er seine alten Flügel, seine alten Federn ab und bekommt neue. Es gibt Vögel, die mausern sich ziemlich oft. Und es ist wie eine Haut, die sie hinterlassen. Auch Schlangen tun das, manche Chamäleons und einige Arten von Amphibien ebenfalls. Sie häuten sich. Und wenn sie sich häuten, bekommen sie neue, frische, junge Haut. Möge dieses Abstreifen geschehen, während das Wort heute gepredigt wird. Und nein, ich meine nicht deine Schwiegermutter, ich meine dich. Wenn du dich sättigst, wirst du das Alte ablegen. Die Bibel sagt, leg den alten Menschen ab mit seinen Werken. Das ist das Abstreifen. Preis den Herrn. Wir haben letzte Woche etwas begonnen und ich möchte da weitermachen, weil ich noch so viel mehr darüber zu teilen habe, okay? Zuerst schauen wir uns Jesaja Kapitel 60 an. Wir leben am dritten Tag. Was passiert am dritten Tag? Die Bibel sagt, wir werden neu belebt werden. Wiederhergestellt, voller Leben. Nach zwei Tagen, sagt die Bibel, werden wir wiederhergestellt. Wenn für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann bedeutet das, nach zwei Tagen, also nach 2000 Jahren, werden wir wiederbelebt. Und das ist genau unsere Zeit. Jesus ist nach zwei Tagen auferstanden. Am dritten Tag. Gute Dinge geschehen am dritten Tag. Die Bibel sagt in Hosea, nach zwei Tagen wird er uns wiederbeleben. Am dritten Tag wird er uns aufrichten. Und wir sind diese Generation, nach zwei Tagen. 2000 Jahre seit Christus. Wir leben jetzt mehr als 2000 Jahre nach Christus, plus minus ein paar Jahre. Aber etwa 2000 Jahre sind es. Und hier sind wir nun im Jahr 2025. Dieses Jahr steckt voller Fünfen. 25 ist fünfmal die Zahl der Gnade. Und wir leben ganz sicher am dritten Tag. Und was wird geschehen? Jesus ist wann auferstanden? Am Nachmittag? Am Abend des dritten Tages? Nein, sehr früh am Morgen des dritten Tages. Gott handelt nach Mustern. Früh am Morgen war das Grab schon leer. Der Herr war leiblich auferstanden. Preis den Herrn. Ich glaube von ganzem Herzen, die Entrückung steht kurz bevor. Preis den Herrn. Dann werden wir alle für immer jung aussehen, ewig stark, ewig gesund, ewig lebendig sein, nie wieder sterben. Es gibt keinen Tod im Himmel. Preis den Herrn. Jedes Mal, wenn du das Vaterunser betest, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann bete das bewusst. Denk an den Himmel. Gibt es dort Krankenhäuser? Nein. Also dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und du betest das für deine Erde, deinen Körper, dein Leben. Wenn andere das nicht beten wollen, ist das ihre Sache. Aber du betest, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Eine perfekte Entsprechung. Manche sagen, ja, aber will Gott wirklich, dass du wohlhabend bist? Ist das nicht so egoistisch? Und meistens, hör gut zu, sind es gerade die Leute mit zwei oder drei Autos und einem Haus mit Garten, die sich über Wohlstandspredigten beschweren. Was habe ich gerade gesagt? Na, ich hab's gesagt. Aber denk mal an den Himmel. Glaubst du, dort gibt es Wohlstand? Die alten Lieder sprechen von Straßen, die mit Gold gepflastert sind. Weißt du, was gepflastert bedeutet? Dass darunter eine andere Schicht liegt, aus Asphalt oder dergleichen. Und oben eine dünne Schicht Gold. Denkst du, Gott ist geizig? Die Bibel sagt nicht gepflastert mit Gold, sondern Straßen aus Gold, durch und durch, bis in die Tiefe. Amen. Straßen aus purem Gold, nicht bloß mit Gold gepflastert. Also wenn du betest, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, sei dir bewusst, was du da betest. Die Leute werden dich vielleicht kritisieren. Ich aber und mein Haus, wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Gott will seine Kinder um sich haben, die ihn ganz persönlich und innig kennen. Er möchte sie lieben und er möchte ihre Liebe empfangen. Also, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Mögen wir diese liebevolle Familienbeziehung mit unserem Vater haben. Also, wir haben gesehen, wir leben jetzt am dritten Tag. Und die Bibel sagt klar, dass etwas Besonderes in dieser Zeit geschehen wird. In Jesaja 60 heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Manche sagen, das sei nur eine prophetische Stelle über das tausendjährige Reich, wenn Jesus wiederkommt und auf Erden regiert. Wie es das Buch Daniel und auch die Offenbarung prophezeien. Und ja, das stimmt. In dieser Zeit wird er wirklich von Jerusalem aus herrschen. 1000 Jahre lang. Nicht von London, nicht von Paris, nicht von New York. Von der Mitte der Erde aus. Und es wird globalen Frieden geben. Amen. weltweiten Wohlstand. Keine Armut mehr. Aber überleg mal, wenn das dann Gottes Wille ist, warum sollte er jetzt dagegen sein? Gott ist nicht gegen Wohlstand. Er ist gegen Habgier, gegen Selbstsucht, gegen die Geldliebe statt der Liebe zu ihm. Dagegen ist Gott. Aber er ist nicht dagegen, dass du ein Kanal des Segens bist, jemand, der überfließt, dass seine Güte durch dich viele andere erreicht. So kann das Evangelium hinausgehen. Preist den Namen von Jesus. Preist Gott. Also, die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird Finsternis die Erde bedecken. Aber schau genau hin. Das bedeutet, dass diese Stelle vor der Wiederkunft von Jesus erfüllt wird. Denn wenn er wiederkommt, gibt es kein Dunkel mehr. Es wird Frieden geben, Harmonie. Die Nationen werden kein Kriegshandwerk mehr erlernen, sagt uns die Bibel. Und es wird keine Finsternis mehr geben, geschweige denn tiefes Dunkel, so eine schwere, bedrückende Dunkelheit, eine Art Depression, die die Menschen einhüllt und niederdrückt. Aber hier im allerersten Vers steht, dass Finsternis die Erde bedeckt, während du strahlst. Das passiert also vor seiner Wiederkunft. Ich behaupte, dass vor dem Ende dieses Kapitels das tausendjährige Reich kommt. Ab Vers 19 ist tatsächlich vom tausendjährigen Reich die Rede. Da heißt es, dass wir keine Sonne mehr brauchen, weil der Herr selbst unser Licht ist. Das zeigt, diese späteren Verse beziehen sich auf die Zeit, wenn er persönlich wiederkommt. Aber die Verse davor, die wir gerade gelesen haben, handeln von der Zeit vorher, und das ist jetzt. Es gilt für uns, sein Volk. Während die Erde dunkler und dunkler wird, sagt Gott, dass seine Herrlichkeit über dir aufgehen wird, im Gegensatz zur Erde und den Völkern. Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber seine Herrlichkeit erscheint über dir. Sag mal zu deinem Sitznachbarn, ich hoffe, du gehörst dazu. Denn Gott sagt, über dir wird meine Herrlichkeit erscheinen. Auf dir wird sie sichtbar sein. Und andere Menschen werden sie sehen. Sogar Ungläubige, die Heidenvölker, wie in diesem Abschnitt weiter steht. Und wenn sie sie sehen können, bedeutet das, dass es eine spürbare, sichtbare Herrlichkeit ist. Kein bloßes Gefühl. Sie können die Herrlichkeit Gottes auf dir sehen. Es ist also eine Herrlichkeit, die gesehen, gefühlt, wahrgenommen werden kann. Es gibt Momente, besonders im Lobpreis, da habe ich Gottes Herrlichkeit gesehen. Manchmal sieht der ganze Raum aus, als wäre er von einem leichten Nebel erfüllt. Es ist so heilig, so ehrfurchtgebietend, dass man gar nicht wagt, etwas zu sagen. Das ist die spürbare Gegenwart Gottes. Seine Herrlichkeit. Und genau diese Herrlichkeit, seine Schönheit, sein Glanz, seine Shekinah-Herrlichkeit, wie die Bibel sie im Hebräischen nennt, wird auf dir ruhen. In diesen letzten Tagen. Und nicht nur andere geistlich sensible Christen werden sie erkennen. Nein, die Völker, die Menschen draußen werden sie sehen. Und dann wird etwas passieren. Die Bibel sagt, Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige, sogar die VIPs, die Einflussreichen, zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Sie werden kommen, weil sie dieses Strahlen sehen. Und überleg mal, glaubst du, das bedeutet, dass du mit Krücken läufst und Gott sagt, meine Herrlichkeit leuchtet auf dir? Nein, es beinhaltet auch strahlende Gesundheit. Das ist das Wort, das der Herr mir für diese Predigt gegeben hat. Strahlende Gesundheit. Nicht nur Gesundheit, strahlende Gesundheit. Gesundheit, die glänzt, die sich durch dich zeigt. Menschen werden dich anschauen und das Licht sehen. Nicht dein Alter. Sie werden nicht denken, oh, du siehst aber alt aus für 50. Du siehst aber alt aus für 30. Nein, sie werden das Licht wahrnehmen. Du wirst alterslos, weil du eine strahlende Gesundheit hast. Amen. Genau das wird in der Gemeinde geschehen, im Leib Christi. in dieser Zeit. Direkt vor der Wiederkunft des Herrn. Um das noch weiter zu bestätigen, sehen wir, was als nächstes im Text steht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Ist das nicht wunderschön? Unsere Sorge gilt der Errettung verlorener Seelen. Besonders wenn es um unsere Angehörigen geht, Kinder, Ehepartner. Dann sehnen wir uns von Herzen nach ihrer Rettung. Gottes Herz kennt dein Herz. Und Gott sagt, ich weiß, wofür du betest. In den letzten Tagen werde ich es tun. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Sie sind weit von Gott, weit vom Glauben. Und deine Töchter werden auf dem Arm herbeigetragen werden. Das heißt, da werden Menschen sein, die sich liebevoll um sie kümmern, wie Mütter, die sie tragen und zu dir bringen. Ihre Leben werden verwandelt, sie werden Teil des Volkes Gottes, Teil des Leuchtens. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Siehst du das? Dann wirst du strahlen. Ich erinnere mich noch, als ich in der weiterführenden Schule war. Vor ein paar Jahren. Ich wollte eigentlich sagen vor vielen Jahren, aber ich sage lieber vor einigen Jahren. Da gab es eine christliche Gruppe. Und der Hauptgrund, warum ich damals hinging, war, um mir gewisse Personen anzuschauen. Meine Freunde und ich, wir hatten Interesse an gewissen Personen, dem anderen Geschlecht. Nur um das klarzustellen. Also dachten wir, dieses Mädel geht dorthin, dann gehen wir eben auch dorthin. Und die Leiterin der Christian Fellowship wusste genau, warum wir da waren. Sie hatte geistliches Gespür. Aber weißt du was? Sie war so freundlich, so gütig, so warmherzig im Umgang, dass ich das erst Jahre später wirklich verstand, dass sie es die ganze Zeit wusste. Aber was mich wirklich traf, war das Licht auf ihrem Gesicht. Ich weiß noch genau, wie sie aussah. Sie war schlicht gekleidet. Ohne Make-up, nicht auffällig. Aber ihr Gesicht, es strahlte. Ihre Augen funkelten. Sie hatte dieses Leuchten, das man nicht erklären kann. Es war nicht äußere Schönheit. Es war die Gegenwart Gottes auf ihr. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Es hat mich getroffen. Wenn sie mit mir sprach, war sie sanft und freundlich, aber ihr Gesicht strahlte, ihre Augen funkelten. Sie war strahlend. Sie war wirklich strahlend. Und von da an, jedes Mal, wenn ich zu dieser christlichen Schülergruppe ging, merkte ich, dass sich meine Motive verändert hatten. Ich wollte wissen, was sie hatte. Warum ist sie so? Amen. Später dann, nachdem mein Freund und ich zum Glauben kamen, veränderten sich unsere Motive total. Wir vergaßen sogar das Mädel, das wir ursprünglich mochten. Denn nun waren wir viel mehr an Jesus interessiert. Die Frau blieb noch längere Zeit dort. Immer dieselbe Sanftheit, dasselbe Strahlen. Sie war nie schroff oder kritisch. Sie strahlte. Wenn jemand so strahlt, dann trifft es einen im Herzen. Auf eine gute Art. Man denkt, wow, ich kann den Herrn in ihr sehen. Neulich fragte ich meinen Sohn, singt ihr in der Jugendgruppe eigentlich solche Lieder? Besonders die Jüngeren, die sollten wieder Lieder lernen wie Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see Ich sehe in dir die Herrlichkeit des Königs. Ja, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Klar, manche von uns, wenn wir singen, ich sehe in dir die Herrlichkeit des Königs, drehen den Kopf weg von der Person, die uns geärgert hat. Oder? Aber ich glaube, dass wir dieses Lied im Glauben singen können. Ich sehe in dir die Herrlichkeit. Ich sehe in dir die Herrlichkeit des Königs. Mögt ihr dieses Lied? Ich glaube, wir sollten unseren jungen Leuten beibringen, es im Glauben zu singen. Wenn sie anfangen, gegenseitig die Herrlichkeit des Königs in sich zu sehen, dann wird sie sichtbar werden. Und wir leben in genau diesen Tagen. Danke, Jesus. Ich sag dir, eine der besten Arten, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist, einfach ein Zeuge zu sein, nicht nur Zeugnis abzulegen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr werdet Zeugnis geben. Es geht nicht zuerst ums Tun, sondern ums Sein. Das Tun kommt danach, aber das Sein, das ist es, was Menschen berührt. Preis den Herrn. Okay, weiter. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Das ist doch wunderschön. Es gibt im Hebräischen einen Ausdruck, der in Bibelübersetzungen oft nicht rüberkommt. In Übersetzungen heißt es oft, mit Furcht und Zittern. Und wir denken sofort Angst. Wenn du eine Schlange siehst, ergreift dich Furcht und Zittern. Aber nein, im Hebräischen bedeutet das Ehrfurcht, Staunen. Du bist überwältigt von Schönheit und Herrlichkeit. Und dein Herz schlägt schneller. Eine japanische Bibelübersetzung drückt das ganz treffend aus. Dein Herz wird schnell schlagen, dein Herz wird aufgeregt sein darüber. Dein Herz schlägt ganz schnell. Genau das meint mit Furcht und Zittern. Erinnerst du dich an die Frau mit dem Blutfluss? Sie kam von hinten zu Jesus, weil sie schon bei vielen Ärzten gewesen war. Sie hatte eine Krankheit. Und das ist eine Ermutigung für dich. Hör gut zu. Sie hatte eine Krankheit und je mehr die Ärzte versuchten, ihr zu helfen, desto schlimmer wurde es. Sie hatte keine andere Hoffnung mehr, bis sie den Arzt aller Ärzte fand. Sie kam von hinten, berührte den Saum seines Gewandes und spürte, dass sie geheilt war. Jesus drehte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Petrus erwiderte, Herr, die Menge drängt sich um dich und du fragst, wer hat mich berührt? Doch Jesus sagte, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Das ist real. Heilung wie Elektrizität. Wenn man für Menschen betet, kann man das manchmal wirklich spüren. Sie geht von einem aus. Jesus sagte, Kraft ist von mir ausgegangen. Das griechische Wort ist Dunamis, göttliche Kraft. Ich habe es gespürt. Viele haben mich berührt, aus Neugier oder Aberglauben. Doch es gibt einen Unterschied zwischen solchen Berührungen und einer Berührung des Glaubens. Ich will wissen, wer mich im Glauben berührt hat, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Er war so erfreut. Ich will wissen, wer es war. Und die Bibel sagt, diese Frau kam mit Furcht und Zittern zu ihm. Aber nicht, weil sie Angst hatte. Das ist nur eine hebräische Ausdrucksweise. Die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie wusste, dass sie geheilt war von dieser Blutung, die sie schon so viele Jahre gequält hatte. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie geheilt war. Und sie kam mit Furcht und Zittern, nicht aus Angst, sondern aus Ehrfurcht. Du lieber Himmel, ich bin wirklich geheilt. Sie bebte vor Staunen. Es gibt eine Stelle im Buch Jeremia, die ebenfalls über die letzten Tage spricht. Gott sagt, und alle Völker werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Das bezieht sich auf Israel, aber auch auf Gottes Volk heute. Da ist es, Jeremia 33, Vers 9. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem, was, hören werden? Nicht von all dem Schlechten, nicht vom Gericht. Die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Erschrecken und erzittern wegen Gutem und Frieden? Ja, das ist eine hebräische Ausdrucksweise, die vermitteln soll ehrfürchtiges Staunen. Die Nationen werden in Staunen geraten über all die Güte und den Segen, den Gott in dein Leben bringt. Erschrecken und erzittern. Erschrecken und zittern. Du bist nichts anderes als ein Gerechter. Manchmal kommt das einfach so aus mir heraus. Pastor, hör auf, das ist, glaube ich, nicht vom Geist. Preist Gott. Okay. Sie werden erschrecken und zittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Wunderschön. Also gut, zurück zu Jesaja 60. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Jetzt spricht er in Bildern, das Meer. Übrigens, ich muss das kurz sagen, diese ganze Stelle hat eine doppelte Bedeutung. Sie gilt einerseits Israel in den letzten Tagen. aber sie gilt auch dem Volk Gottes insgesamt, also uns. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, die Geheimnisse der Weisheit sind zweifach. Es gibt immer eine natürliche und eine geistliche Ebene. Wie die Geschichte von Josef, geliebt von seinem Vater, abgelehnt von seinen Brüdern, wurde er zum Brot des Lebens für die heidnische Welt. Wer ist Josef? Klar, Josef war eine reale Person und wir können viel aus seinem Leben lernen, Prinzipien für unser eigenes Leben. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene. Josef ist ein Bild für Jesus. Und Josef erinnert mich sehr an Jesus. Geliebt vom Vater, abgelehnt von seinen jüdischen Brüdern, wurde er zum Brot des Lebens für die Nationen, die Nichtjuden. Er hatte eine Braut, die keine Jüdin war. Und Jesus? Seit 2000 Jahren besteht seine Braut überwiegend aus Nichtjuden, aus Heiden. Und bei Josefs erstem Erscheinen vor seinen Brüdern erkannten sie ihn nicht. Aber bei seinem zweiten Erscheinen, als er zurückkam, da erkannten sie ihn und weinten reuevoll. Und irgendwo dazwischen, da gab es einen besonderen Moment. Josef hatte eine besondere Zuneigung zu einem Bruder, zu dem Jüngsten, Benjamin. Josef und Benjamin hatten dieselbe Mutter, im Gegensatz zu den anderen Brüdern, die von verschiedenen Müttern und auch von Nebenfrauen stammten. Das ist ein Sinnbild für die Benjamin-Generation. Und das ist unsere Generation. Josef gab diesem Bruder 5 Wechselkleider, 5 Maß Mehl im Vergleich zu den anderen Brüdern und das direkt vor ihren Augen. Und was sagte Jesus? Sorgt euch nicht darum, was ihr essen oder was ihr anziehen sollt. Mit anderen Worten, du wirst 5-mal mehr haben. Und 5 ist die Zahl von, na liebe Gemeinde, Gnade. Oh, ihr seid richtig klug, ich liebe diese Gemeinde. Ich möchte in dieser Gemeinde bleiben, darf ich? Gibt's irgendwo sonst eine Gemeinde wie diese? Und wisst ihr was? Ja, Gott stellt auf der ganzen Welt Gemeinden auf, die die Weisheit und Erkenntnis haben, Jesus im Wort Gottes zu sehen. Diese Leute hier wissen es schon, die Zahl 6 steht für den Menschen, die Zahl 3 für die Auferstehung. Die Zahl 4 für? Die Erde, sehr gut. Und die Zahl 5? Genau, Gnade. Aber bitte, bitte, bitte, wenn ihr in die Gemeinde kommt, besteht nicht darauf, in der 5. Reihe auf dem 5. Platz zu sitzen. Es gibt tatsächlich Leute, die sich mit den Ordnern streiten, weil sie unbedingt in der 5. Reihe auf dem 5. Platz sitzen wollen. Wenn das so weitergeht, kommt ihr auf Platz 666. Dann seht ihr, mit wem ihr euch anlegt, hä? Okay, also noch einmal. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Das Meer ist ein Sinnbild. Das wenden wir jetzt nicht auf Israel an. Das hat auch seinen Platz. Das sehen wir später. Aber das Meer steht in der Bibel immer wofür? Die Völker der Welt. Nicht für das Volk Gottes, sondern für die übrigen Völker. Und die Bibel sagt, das Meer ist unruhig. Es findet keine Ruhe. Es beschreibt die Sünder. Und dann heißt es, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Ich weiß nicht, wie du das interpretierst. Die Schätze der Heidenvölker. Willst du mir sagen, dass das der geistliche Reichtum der ungläubigen Nationen ist? Ihr geistlicher Reichtum? Lies einfach den Zusammenhang. Wenn der schlichte Sinn Sinn ergibt, dann such keinen anderen. Sonst wird's Unsinn. Okay? Ja. Also, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Was bedeutet das? Dass wir in den letzten Tagen mit einem Transfer rechnen dürfen. Gott handelt immer nach Mustern. Sehen wir das irgendwo vorher in der Bibel? Natürlich. Israel war lange Zeit in Sklaverei, unterjocht von den Ägyptern. Right? Und schließlich spielte Gott seine letzte Karte aus. Was war das? Das Blut des Lammes. Und dagegen konnte der Teufel nichts tun. Er musste Gottes Volk ziehen lassen. Sie kamen heraus durch das Blut des Lammes. Stimmt's? Das ist ein Bild für die Endzeit, kurz bevor wir selbst aus Ägypten herauskommen. Kurz bevor wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen. Und was geschah in jener Nacht? Die Bibel erzählt, die Ägypter gaben den Kindern Israels Gold und Silber. Gott ist immer gerecht. Das war die Nachzahlung für all die Jahre der Sklaverei. Lohn, den sie nie bekommen hatten. Inklusive Zinsen. Und Inflation hinzugerechnet. Etwa 2 Millionen Millionäre verließen Ägypten in dieser Nacht. Die Bibel unterstreicht in Psalm 105, aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold, und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Aber sie gingen hinaus mit Silber und Gold. Und es war kein Strauchelnder unter ihnen. Überleg mal, wenn man in Sklaverei arbeitet, ohne richtige Ernährung, Tag und Nacht, ohne sich ausruhen zu können. Ich bezweifle, dass sie ihren Sabbat feiern durften. Keine Chance unter dem Pharao. Von Vater zu Sohn, von Sohn zu Enkel, über Generationen hinweg waren sie dort in Ägypten, viele Jahre lang. Sie bekamen nicht das richtige Essen, das die Ägypter hatten. Ihre Beine waren wahrscheinlich schwach, Beriberi und so weiter. Und natürlich gab es viele ältere Menschen, weil sie dort über mehrere Generationen gelebt hatten. Da waren alte Leute schwach und junge Leute, die krank wurden. Sie hatten keine richtige Ernährung. Aber innerhalb einer einzigen Nacht, sagt die Bibel, gab es keinen Strauchelnden unter ihnen. Kein einziger. Mein Gott übertreibt nicht. Sein Wort ist Wahrheit. Kein Strauchelnder unter ihnen. Was taten sie also? Das Einzige, was wir wissen, ist, sie aßen das Lamm, dessen Blut in jener Nacht vergossen wurde. Ein Bild des Abendmahls. Und genau deshalb haben wir das Abendmahl. Es ist keine Magie, es ist eine Offenbarung. Amen. Die Bibel sagt, aus diesem Grund sind viele schwach, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden, nicht das Blut, sondern den Leib. Viele wissen, dass das Blut des Herrn zur Vergebung der Sünden vergossen wurde. Aber es ist der Leib des Herrn, den sie nicht erkennen, den sie sich nicht aneignen. Und aus diesem einen Grunde sind viele, ach, ich wünschte, Paulus hätte nicht viele gesagt, in der Gemeinde schwach, krank und entschlafen vorzeitig. Entschlafen heißt nicht während der Predigt einschlafen. Entschlafen ist kaputt, tot, finito, gone. Okay? Sie sterben. Ein Gläubiger stirbt nicht im eigentlichen Sinn. Ein Gläubiger schläft ein. Er kann nie wirklich sterben, weil er in Christi Auferstehung ist. Er wurde mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit Christus auferweckt. Er hat das Grab bereits hinter sich. Wenn also der Tod eintritt, das Erste, was du denken wirst, und ich glaube, das wird wirklich so sein, ist, was ist passiert? Ich fühle mich so glücklich. Danach? Ich beschreibe das lieber nicht weiter, sonst denkt ihr zu viel darüber nach. Jedenfalls, du wirst nicht sein wie die Ungläubigen. Denn abwesend vom Leib bedeutet anwesend beim Herrn. Welch eine Freude! Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Ich glaube, genau das wird auch in den letzten Tagen geschehen. In 5. Mose 28 gibt es ein Versprechen. Der Name des Herrn ist über dir ausgerufen. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du trägst seinen Namen, Christ. Du trägst den Namen Christus, der Gesalbte, Jesus Christus. Und in 5. Mose 28 steht, sie werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Hier heißt es, Ägypten fürchtete sich vor ihnen. Ich glaube, in den letzten Tagen werden Dinge geschehen, die Ehrfurcht auslösen, wenn jemand hört, dass du Christ bist. Die Verhältnisse werden sich umkehren. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Vielleicht redet jemand schlecht über dich, doch eines Tages sagt er etwas und plötzlich wird seine Zunge so groß, dass sie nicht mehr in den Mund passt. Das würde sicher Furcht hervorrufen, oder? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir nicht, dass so etwas passiert, okay? Deine Zunge soll schön flach bleiben im Mund, damit du ordentlich essen kannst. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber Menschen werden sehen, dass Dinge geschehen, wenn sie gegen Christen reden. Und sie werden Ehrfurcht haben in den letzten Tagen. Übrigens, die Bibel sagt, aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold. Das klingt doch nach Wohlstand. Stimmst du zu? Silber und Gold, das ist Wohlstand. Und dann steht da, es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Das ist Gesundheit. Herr, du solltest diese Verse lieber nicht da hineinsetzen, sonst wirst du noch beschuldigt, an das Wohlstandsevangelium zu glauben. Ich sorge mich ja um dich, Herr. Wir alle wissen, Gesundheit und Wohlstand an sich sind kein Evangelium. Das Evangelium ist Jesus Christus. Aber zu sagen, dass es keine Auswirkungen, keine Segnungen wie diese in der Bibel gibt, wäre schlicht unehrlich. Wenn Menschen nicht auf Gott schauen, werden sie woanders suchen, um Erfolg zu finden. Eine andere Quelle. Deshalb geraten so viele junge Leute, auch christliche Jugendliche, Gläubige, heute in alle möglichen verrückten Dinge hinein, weil sie nicht glauben, dass Gott sie versorgen will. Also suchen sie andere Wege. Aber wenn du deine Augen auf den Herrn richtest, kümmert er sich um jeden Bereich deines Lebens. Sieh dir die Lilien des Feldes an, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Siehst du, wie schön sie sind? Die Lilie wächst, ohne sich anzustrengen. Ich will wachsen, ich will wachsen. Sie singt auch nicht. Sie müht sich nicht, sie spinnt nicht. Sie windet sich nicht, sie macht keine Pirouette. Sie bleibt einfach unter dem Sonnenlicht der Liebe Gottes. Sie müht sich nicht, sie spinnt nicht, das heißt, sie ruht. Sieh, wie schön ihr Gewand ist. Ihr Gewand ist ihr Körper. Das ist ein Bild für Gesundheit. Wie bekommen wir Gesundheit? Gesundheit, die alles übertrifft. Strahlende Gesundheit. Salomo in all seiner Herrlichkeit trug Kleider aus feiner Seide, aus fernen Ländern. Aber was nützt teure Kleidung auf einem kranken Körper? Die Lilie des Feldes dagegen hat ihre Schönheit, ihre Strahlkraft von innen heraus. Also mach dir keine Sorgen. Wenn Gott sich so um die Lilien des Feldes kümmert, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Amen. Preis den Herrn. Einige von euch sind gerade geheilt worden. Von einer Nackenverspannung, einer Blockade in der Schulter. Beweg deine Schulter einfach. Wenn du merkst, dass du frei bist, wink einmal kräftig. Der Schmerz ist weg, Pastor, ich bin frei. Ja, mach ruhig, wink mal. Wenn dich das betrifft, der Schmerz ist verschwunden. Winke, dass die Kamera das aufnehmen kann. Genau, noch größer winken, Bruder. Ja, schön. Hat der Herr nicht gesagt, dass er das tun wird? Und wenn er sich schon um so etwas Kleines kümmert, weißt du, das ist gar nicht klein. Wenn dich etwas am Schlafen hindert, ist das für dich nicht klein. Und für Gott auch nicht. Gott kümmert sich um alles, was dir wichtig ist. Okay, lasst uns weitermachen. Springen wir zu Vers 11. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht. Denk daran, die Nationen, das ist kein geistlicher Reichtum, sie haben keinen. Wenn sie geistlichen Reichtum hätten, wären sie keine Nation mehr, sie wären das Volk Gottes. Also werden sie den Reichtum bringen. Und was geschieht dann? VIPs werden ebenfalls kommen. Und Gott sagt, deine Tore sollen stets offen stehen. Schließ sie nicht, damit der Reichtum hineinkommen kann. Was bedeutet das? Schließ deine Tore nicht. In den letzten Tagen wird Israel Mauern und Tore haben, ja. Aber für uns bedeutet das geistlich gesehen, Gott sagt, dein Tor soll beständig offen stehen. Was heißt das, Pastor Prinz? Geduld. Ich komme gleich dazu. Springen wir im gleichen Abschnitt etwas weiter. Deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Mit anderen Worten, halte deinen Mund offen mit dem Lobpreis Gottes. Gott sagt, du musst dich nicht abstrampeln, um im Hamsterrad der Welt der Erste zu sein. Die Welt sagt, wenn du dich jetzt nicht für diesen neuen KI-Kurs anmeldest, bleibst du zurück. Alle anderen werden dich überholen. Aber Gott sagt, wenn du mich einfach preist, wirst du alle überholen. Ich werde dich siegreich machen. Der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, oben und nicht unten. Ich werde kein Sklave der KI sein. Ich mache die KI zu meinem Sklaven. Ich sage nicht, dass du sie nicht benutzen sollst. Benutze sie. Mach sie dir dienstbar, aber lass dich nicht von ihr beherrschen. Heutzutage fragt dich die KI, bist du ein Roboter, bevor sie dich reinlässt. Die KI fragt dich, bist du ein Roboter? Diese Frechheit, diese Arroganz. Manchmal würde ich am liebsten meinen Computer ohrfeigen, wenn das aufpoppt. Ich verstehe ja, wenn Pastor Mark mich das fragt. Aber künstliche Intelligenz, Fake Intelligence, fragt mich, den echten Menschen, ob ich echt bin. Du bist der Roboter, Bruder, nicht ich. Also, du musst nicht jedem Trend der Welt hinterherlaufen, nur weil alle sagen, das macht jetzt jeder, das musst du kaufen, das musst du lernen. Nein, schau auf den Herrn. Gottes Wege sind immer voller Ruhe. Bleib dran, mich zu preisen. Das ist dein Tor. Bleib dran, mich zu preisen. Manche von euch haben gerade erst eingeschaltet, um die Predigt zu hören. Dein Tor war bis eben geschlossen. Der Herr hat eine Menge Dinge vorbeigebracht und dein Tor war zu. Er ist an deiner Adresse vorbeigegangen. Die Bibel sagt im Alten Testament, Juda wird pflügen. Und Juda bedeutet Lobpreis. Lobpreis pflügt. Aus dem Lobpreis kam der Löwe von Juda, unser Herr Jesus Christus, aus dem Lobpreis. Die Kraft des Lobpreises ist erstaunlich. Gibt es dafür ein Beispiel? Ja, Josaphat. Josaphat zog in den Krieg, richtig? Josaphat zog in den Krieg hinaus. So sah ein Kampf noch nie zuvor aus. Doch als der Feind schon ganz nah war, pries er den Herrn und Sieg war da. Und die Bibel sagt, Gott besiegte die Freunde, nicht die Freunde, die Feinde. Und sie begannen sich gegenseitig zu bekämpfen. Als sie alle fertig waren, zog Israel hinein und sammelte die Beute 3 Tage lang. Und das ist eine Botschaft für uns in diesem Jahr. 3 Tage. Amen. 3 Tage lang sammelten sie die Beute, echte Beute, keine geistliche Symbolik. Manche Christen würden heute aufs Schlachtfeld gehen und sagen, ich suche geistlichen Segen, nichts Physisches. Nun, dann wirst du lange dort stehen, denn die Bibel sagt, sie sammelten die Beute, echte, greifbare Dinge. Und sie nannten dieses Tal das Tal Baraka, das bedeutet Segen. Dieses Tal gibt es heute noch in Israel, 3 Tage lang. Und wie besiegten sie den Feind? Die Bibel berichtet, als sie sangen, stellte der Herr Hinterhalte gegen die Feinde. Und was sangen sie? Preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das Wort Gnade ist das hebräische Chesed, Gnade, Güte, Liebe. Wörtlich, seine Gnade bleibt für immer. Wenn du so in Gottes Gnade vertieft bist, wenn du darüber redest, wenn dein Mund voll ist mit Dank für seine Gnade, wenn du dir seiner Güte ständig bewusst bist, dann werden Dinge zu dir kommen, die du gar nicht verdient hast. Amen. Halleluja. So. Also, Tore sind Lobpreis. Tore müssen offen stehen, dann wird der Reichtum hineinkommen. Und dieser Reichtum ist nicht dazu da, dass du ihn egoistisch verbrauchst oder dich daran klammerst, nein. Als Gott Israel Silber und Gold gab, war es dazu bestimmt, die Stiftshütte zu bauen, für die Herrlichkeit des Herrn. Amen? Vergiss das nie. Wenn Gott dich segnet, vergiss nicht, woher es kommt. Denk an den Herrn, deinen Gott. Und eine der Weisen, wie wir das tun, ist der Zehnte. Durch den Zehnten sagst du zu Gott, du bist die Quelle dieses Segens. Ich habe es nicht vergessen. Preis den Herrn. Wenn Gott etwas durch dich fließen lassen kann, kann Gott auch mehr zu dir hinfließen lassen. Zurück zu Jesaja 60, Vers 1. Schauen wir nochmal. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. So haben wir angefangen. Und ich möchte jetzt etwas Kraftvolles zeigen. Wir haben es letzte Woche schon gesehen, aber es ist gut, es noch einmal zu betrachten. Denn das ist etwas, das Gott uns lehren will. Der Heilige Geist offenbart uns hier ein Geheimnis. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Auf Hebräisch Kumi Uri. Kumi heißt steh auf, Uri heißt leuchte. Schau einmal den Vers davor an. Das ist das Ende von Jesaja 59. In der ursprünglichen Bibel, also in der hebräischen Schriftrolle, gibt es keine Kapitelunterteilungen wie in unseren Bibeln. Es war eine Schriftrolle. Man rollte sie auf. Es gab keine Kapitelzahlen. Deshalb musste man den Text zusammenhängend lesen. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und so geschieht es. Gott sagt, wenn meine Worte in deinem Mund sind, hör gut zu. Versuch nicht, deine Kinder dazu zu bringen, in Sprachen zu beten oder sie dazu zu zwingen. Fang du selbst an. Tu es vor ihnen. Gott sagt, sie werden nicht weichen. Aus wessen Mund zuerst? Nicht aus dem Mund deiner Kinder, aus deinem Mund. Liebe Eltern, lebt es ihnen vor. Bete in Sprachen, wenn du frustriert bist. Bete in Sprachen, wenn du Angst hast. Bete in Sprachen, wenn du Weisheit brauchst. Sie werden es sehen. Und dann heißt es, sie werden nicht aus deinem Mund weichen. Nicht weichen bedeutet, dass du es regelmäßig tust, dass es bleibt. Und dann weicht es auch nicht aus dem Mund deiner Kinder und deiner Kindeskinder, deiner Enkel. Okay? Und dann heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Interessant, nicht wahr? Hier gibt es ein wichtiges Prinzip, hör zu. Was im Alten Testament das Gesetz war, ist im Neuen Testament der Heilige Geist. An die Stelle des Gesetzes ist der Geist getreten. Zum Beispiel, Gott gab Israel die 10 Gebote am Berg Sinai. An welchem Festtag geschah das? An welchem Festtag? Pfingsten. Ja, sie hatten schon das Passa gefeiert und das war das erste Pfingstfest. Juden auf der ganzen Welt feiern Shavuot, also Pfingsten, als die Gabe des Gesetzes. Aber ich habe messianische Freunde, das sind gläubige Juden, jüdische Christen, und sie feiern Pfingsten als die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die neutestamentliche Erfüllung. Und deshalb ist es so bedeutungsvoll, dass in der Apostelgeschichte steht, als der Pfingsttag erfüllt war, gab Gott den Heiligen Geist. Okay? You got it? Soweit verstanden? Die Juden sagen, das steht nicht in der Bibel, sondern in der mündlichen Überlieferung, dass die 10 Gebote damals in vielen Sprachen gegeben wurden. Das sagt die Überlieferung. Man muss das nicht glauben, aber es ist interessant. Und dann, im Neuen Testament, hören sie ebenfalls viele Sprachen. Sie sprachen in neuen Zungen. Der Unterschied? Das Gesetz sagt, du sollst nicht, du sollst nicht. Der Heilige Geist dagegen kommt und sie reden von den großen Taten Gottes, nicht ihre eigenen Werke. Das ist die Sprache der Gnade. Gott schrieb damals auf steinernen Tafeln, aber nun sagt er, ich werde mein Gesetz in ihr Herz legen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde gnädig sein gegenüber ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Es heißt immer, ich werde. Unter dem Gesetz heißt es, du sollst nicht, du darfst nicht. Do not. Got it? The focus on you. Spirit. Beim Geist hingegen heißt es, ich werde, ich will. I will, I will. Ich bin euer Gott und ihr werdet mein Volk sein. Warum? Weil ich euch eure Sünden vergeben werde. Das zeigt uns, die Erkenntnis, dass unsere Sünden vergeben sind, ist die Grundlage für echte Gotteserkenntnis. Wahre Nähe zu Gott entsteht nicht durch Seminare oder durch Listen mit Gottes Eigenschaften. Du erkennst Gott wirklich, wenn du weißt, meine Sünden sind vergeben. Sie werden mich alle kennen, vom kleinsten bis zum größten, denn ich werde gnädig sein gegenüber ihrer Ungerechtigkeit. Das denn bedeutet, das ist der Grund. Die Folge wird zuerst genannt, die Ursache zuletzt. Siehst du das Prinzip? Dann wird auch Josua 1, Vers 8 neu verständlich. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und weise handeln. Der Geist hat das Gesetz ersetzt. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn ich also den Geist nicht aus meinem Mund weichen lasse, und das klingt sehr ähnlich zu dem, was Jesaja sagt, dann werde ich Gelingen haben und weise handeln. Der Weg des Neuen Testaments. Verstehst du? Und das Geheimnis, himmlische Tage auf Erden zu erleben, finden wir in 5. Mose 11. Du musst es nicht aufschlagen, hör einfach zu. Gott sagt zu den Eltern, und ihr sollt meine Worte eure Kinder lehren, indem ihr davon redet. Du sollst meine Worte lehren, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Lehre deine Kinder meine Gesetze, meine Gebote, indem du davon redest. Heute gilt dasselbe Prinzip. Wir gehen durch unseren Alltag und sie sehen uns. Lass sie es sehen. Im Auto, auf dem Weg. All diese alten Worte, die sonst rauskommen, all das Schimpfen, das muss raus. Wenn du etwas sagen willst. Amen. Amen. Und weißt du was? Er wird sogar dein Fahren segnen, solange du im Geist betest. Du wirst im Straßenverkehr weise handeln. Du wirst Gelingen haben. Wohl dem, der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Nun, sinnen wir heute über das Gesetz nach? Nein. Über das Wort, ja. Aber du kannst an dieser Stelle das Wort Gesetz auch durch Geist ersetzen. Denn das hebräische Wort für Nachsinnen ist Hagar. Und Hagar bedeutet leise sprechen, untertönig reden, murmeln. Ich empfehle dir, in Sprachen zu beten, aber wenn du unter Menschen bist, die es nicht verstehen, tu es leise. Es ist keine Show, okay? Sonst machen andere einen großen Bogen um dich. Das ist eher nicht ratsam, es sei denn, du hast eine Auslegung dafür. Lass einfach dein Strahlen, deine Ausstrahlung, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit du mit ihnen über Jesus reden kannst. Amen. Amen. Seid ihr noch bei mir, Leute? Folgt ihr mir? Seid voller Erwartung, denn es wird auch eine Übertragung von Reichtum geben. Aber denkt daran, wir suchen keinen Reichtum um des Reichtums willen, nicht für uns selbst, nicht für uns drei und sonst keinen. Nein, nein. Wir erwarten Dinge, die wir einsetzen können, um viele zu segnen und den Herrn zu verherrlichen. Israel hatte das Gold und Silber nicht einfach so, sondern um die Stiftshütte in der Wüste zu bauen. Und sie waren gesund. Alle, sogar ihre Großväter. Bestimmt gab es viele Großväter und Großmütter, sogar Urgroßväter und Urgroßmütter unter ihnen. Kein Strauchelnder bedeutet kein Schwacher. Großväter rannten den Großmüttern hinterher. Großmutter! Nein, nein, nein! Komm her, komm her! Nein, nein, nein! Mose war ganz erstaunt, wie schnell sie liefen. Amen. Ich sage liefen, weil das hebräische Wort für strauchelnder dort auch gebraucht wird, wenn jemand eine Krankheit an den Füßen hat. Und es schließt alle möglichen Krankheiten ein. Prostata, Nieren, was auch immer. Amen. Amen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Ich möchte mit Folgendem schließen, etwas, was Gott sagt. Schau dir den Vers vor diesem an. Noch vor Vers 21 steht, und es wird ein Erlöser kommen für Zion. Das ist der Zusammenhang. Wenn du im Geist betest, und ja, ich weiß, manche sagen, es geht um Gottes Wort in unserem Mund, dagegen habe ich nichts. Gottes Wort im Mund ist wunderbar, aber ich glaube, hier geht es ums Beten im Geist. Und ich sage nicht, dass jemand, der nicht in Sprachen betet, nicht gerettet sei. Nein, nein, nein. Tausendmal nein. Aber warum glaubst du, war es genau die Aufgabe des Heiligen Geistes am Pfingsttag, sie dazu zu bringen, in neuen Sprachen zu sprechen? Warum? Ist das nicht ein Vorbild für uns alle? Für alle Gemeinden? Findest du nicht auch? Später dann, auch ohne Feuerzungen oder sichtbare Zeichen, beteten sie in Sprachen. Es ist eine Gebetssprache. Um das zu bestätigen, später, als Paulus für Menschen betete, begannen sie in Sprachen zu reden. Manchmal prophezeiten sie auch. Im Haus des Cornelius, ja, dort predigte Petrus. Und während er noch sprach, begannen sie in Sprachen zu reden, ohne dass Feuerzungen erschienen. All das sind nur Begleiterscheinungen. Die Hauptsache ist das Beten in Sprachen. Da steckt etwas drin, oder? Je mehr du in Sprachen betest, plötzlich kommt die Herrlichkeit des Herrn auf dich. Und alles andere folgt. Ich will jetzt noch etwas zeigen. Dieses ganze Stück hier, Verse 20 und 21, wird vom Apostel Paulus im Römerbrief zitiert. Aber dabei geschah etwas Entscheidendes. Der Heilige Geist änderte etwas, Römer 11. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. Dasselbe wie in Jesaja, und es wird ein Erlöser kommen für Zion. Aber jetzt Vers 21. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Doch als Paulus es vom Heiligen Geist inspiriert zitiert, heißt es, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist keine kleine Änderung. Das verändert alles. Pastor, darf Paulus das? Nein, Paulus nicht. Aber der Heilige Geist, der diese Worte inspiriert hat, der darf das. Zum Beispiel im Alten Testament heißt es im Hebräischen wörtlich, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um den Feind zum Schweigen zu bringen. Richtig? Aber als Jesus diesen Vers zitierte, korrigierte er die Pharisäer und änderte diesen Vers. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Kinder hat Gott ein Lob bereitet? Siehst du, Macht gegründet wurde zu Lob bereitet. Wieder sehen wir, Lobpreis bringt den Feind zum Stillstand. Den Feind zum Schweigen zu bringen heißt, er wird außer Kraft gesetzt. Jedes Mal, wenn der Feind hinter dir her ist und du den Herrn preist, gerät er ins Stocken. Wir könnten das mit unserer Jugendgruppe nachstellen. Holt Pastor Mark. Und es ist das Vorrecht des Heiligen Geistes, Worte zu verändern. Warum? Weil Jesus gestorben ist, sein Blut ist vergossen. Und darum, hör mir gut zu, wenn du dich auf das konzentrierst, was Gott hier sagt, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, dann wird sich Jesaja 59, Vers 21 erfüllen. Mein Geist wird auf dich kommen und meine Worte werden in deinem Mund sein. Noch einmal. Die Offenbarung des Neuen Testaments ist immer tiefer, immer klarer als die des Alten. Im Neuen Testament heißt es nicht mehr, meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, sondern einfach, ich nehme ihre Sünden hinweg. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und wenn du das wirklich glaubst, dass deine Sünden weggenommen sind, dann kommt der Heilige Geist auf dich. Das ist also die Wirkung. Das ist die Wirkung der Ursache, siehst du das? Der Heilige Geist im Neuen Testament geht immer tiefer. Ihr schaut mich etwas seltsam an. Lasst es mich so sagen, wenn Menschen wirklich glauben, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf sie. Sie werden in Sprachen beten, ich sag's euch. Apostelgeschichte 10. Petrus predigt im Haus des Cornelius. Er kam zum letzten Teil seiner Predigt. Viele kennen Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, wie er umherzog, Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Kraftvoll. Aber da fiel der Heilige Geist nicht. Wann fiel er? Als Petrus an den Höhepunkt seiner Predigt kam, er sagte, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, man muss glauben, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, welche Worte? Vergebung der Sünden. Glaube es, deine Sünden sind vergeben durch diesen Namen, Jesus. Als sie es glaubten, während er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Es war, als könnte der Heilige Geist nicht mehr warten. Er liebt diese Worte. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben können, dann können wir ihn auch erfreuen. Und wenn er sich über etwas freut, dann über Worte der Gnade. Während Petrus diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist. Und denkt daran, Petrus hatte vorher schon gesagt, wie Gott Jesus mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und er Gutes tat und alle heilte. Aber da fiel der Geist nicht. Als er aber zu dem Punkt kam, glaubt, dass euch eure Sünden vergeben sind, durch Jesus Christus, da glaubten viele und sofort fiel der Heilige Geist. Da war keine Musik, kein Andrew, fang an, S.I.M. zu spielen. Kein Aufruf nach vorne, nichts davon, der Heilige Geist fiel einfach. Übrigens, das Wort fiel ist dasselbe Wort wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, als der Vater ihm entgegenlief und um ihn fiel. Dasselbe Wort, umarmen. Der Heilige Geist umarmte sie alle und sie begannen in Sprachen zu reden, mitten in dieser Liebesumarmung. Halleluja. Wisst ihr, wie sehr der Heilige Geist das liebt? Übrigens, auch das Betrüben des Heiligen Geistes. Was steht da? Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und was ist der Vers direkt davor? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Wenn du sagst, ich habe ihm einfach mal die Wahrheit gesagt, er hat's verdient, das ist keine Gnade. Wenn ich etwas Gütiges, Liebendes, Schönes sage, auch wenn du es nicht verdienst, das gefällt dem Heiligen Geist. Wenn meine Worte keine Gnade weitergeben, wird der Heilige Geist betrübt. Kein schlechtes Wort meint nicht nur Schimpfwörter, das ist zwar eingeschlossen, aber im Zusammenhang geht es um unverdiente Gunst, Worte voller Gnade. Du siehst jemanden, der nicht oft in die Gemeinde kommt und sagst ihm, Gott wird dich mächtig gebrauchen. Selbst wenn jemand sagt, wie kann das sein? Er kommt ja kaum in die Gemeinde. Gott handelt nicht wie du. Gott denkt nicht wie du. Aber weil ihr gekommen seid, hört ihr heute all das. Schaut euch Thomas an. Er hat nur einen einzigen Gottesdienst verpasst. Nur einen. Thomas, Thomas. Und als die anderen Jünger, die glaubenden Gläubigen, ihm sagten, Jesus ist gekommen, uns erschienen, sagte er, ich glaube das nicht. Siehst du? Schon war er ein ungläubiger Gläubiger. Es beeinflusst deinen Glauben. Amen. Spürt ihr, dass schon eine Stunde vergangen ist? Noah. Nein, oder? Can I close? Soll ich Schluss machen? Noah. Nein, hä? Soll ich's machen wie die Barmherzigkeit Gottes, die ewig währt? Wisst ihr, was das Problem ist? Ich könnte euch so viele Verse zeigen, die davon sprechen, dass Sündenvergebung durch den Glauben kommt. Epheser 1 sagt, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das gehört zusammen. Ich glaube, eines der größten Probleme in der Christenheit ist, dass wir das voneinander trennen. Wir merken gar nicht, dass Gott nur darauf wartet, dass wir glauben. Deine Sünden sind vergeben. Und was geschieht dann? Der Heilige Geist kommt auf dich. Und wenn der Heilige Geist auf dich kommt, sagt die Bibel, er wird dich in alle Wahrheit führen. Er wird dich alles lehren. Du musst glauben, dass dir deine Sünden vergeben sind. Ich werde meine Gesetze in ihr Herz legen. Das heißt, ihr werdet meinen Willen kennen, weil ich eurer Sünden nicht mehr gedenke. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sind sie krank? Dann heißt das, sie werden ein geheiltes Volk sein. Haben sie Mangel? Dann heißt das, sie werden ein gesegnetes, wohlhabendes Volk sein. Wann geschieht das? Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Warum? Weil er nicht mehr an ihre Sünden denkt. Und das Letzte, der größte Reichtum von allen ist, Gott intim zu kennen. Und keiner wird seinen Nächsten lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Du brauchst keine Seminare, die lehren, erkenne den Herrn. Das griechische Wort ginosko, erkennen durch Erfahrung. Den Herrn erfahren, aber da steht auch alle. Vom Kleinsten, das bin ich, bis zum Größten, Pastor Mark. Freust du dich nicht auch, dass Gott beim Kleinsten anfängt? So ist Gott. Alle werden mich erkennen. Es wird auch das griechische Wort Euda verwendet. Nicht nur Ginosko, Erfahrungswissen, sondern Euda, intuitives Wissen. Du wirst ihn kennen, tief in dir. Warum haben wir diese intime Erkenntnis? Weil Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt. Bitte glaube, dass dir deine Sünden vergeben sind. Amen. Wenn du das nicht glaubst, hast du diesen Weg im Geist noch gar nicht begonnen. Wenn du in Sprachen betest, im Bewusstsein, dass dir deine Sünden vergeben sind, dann fließt es. Wenn du aber nicht glaubst, dass dir deine Sünden vergeben sind, dann betest du zwar, aber du kannst sogar aus Gesetzlichkeit beten. Und das ist kein Genuss, überhaupt nicht. Bist du nicht auch froh, in dieser Zeit zu leben? Sei voller Erwartung. Erwarte, dass du mit der Herrlichkeit Gottes strahlen wirst. Erwarte, dass Menschen dich ansehen und sich fragen müssen, durch dieses Licht hindurchschauen müssen, um überhaupt zu erkennen, wie alt du bist. Erwarte, dass Menschen dich sehen und strahlende Gesundheit sehen. Erwarte, dass Menschen von diesem Licht angezogen werden. Und vergiss nie, es ist nicht dein eigenes Licht. Es gibt nichts, worauf du stolz sein könntest. Es ist nicht deins. Es ist die Herrlichkeit des Herrn, die über dir aufgegangen ist. Es ist seine Herrlichkeit, die durch dich scheint. Und du gibst ihm immer Ehre, indem du dein Tor offen hältst, indem du den Herrn preist. Lasst uns ihn immer preisen. Lass den Segen nicht an dir vorübergehen. Wenn dein Tor geschlossen ist, geht er einfach zum nächsten offenen Tor. Ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Preis den Herrn. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen, überall in diesem Saal. Und für einen Moment, ich gebiete euren Füßen stillzuhalten, während hier Menschen kurz davor stehen, ein Gebet für die Ewigkeit zu sprechen. Nur einen Moment. Wenn du Jesus noch nie zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, sagt die Bibel, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, das bedeutet, dass das, was er am Kreuz getan hat, indem er deine Sünden getragen hat, jeder einzelne, wirklich vollbracht ist, vollkommen, vollständig, dann wirst du gerettet. Wenn auch nur eine Sünde noch auf dir liegen würde, vergangene, gegenwärtige oder zukünftige, hätte Gott ihn nicht von den Toten auferweckt. Doch weil das Werk vollendet ist, heißt es, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat, hat er sich gesetzt. Jesus wurde auferweckt. Hör zu, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wärt ihr noch in euren Sünden. Aber Christus ist auferstanden. Du bist nicht mehr in deinen Sünden. Sprich jetzt mit mir dieses Gebet. Himmlischer Vater, ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Und ich glaube, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Als ich in ihm freigesprochen, gerechtfertigt wurde, erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist bis zum Überfließen. Ich glaube, dass mir alle meine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, dass sie alle vergeben sind. Danke, Vater. Ich glaube wirklich, dass du mich liebst. Du hast mich gesegnet. Du hast mich mit deinem Heiligen Geist erfüllt. Und jederzeit kann ich meinen Mund öffnen und im Geist singen, im Geist beten und deine Herrlichkeit und deine Schönheit preisen. Amen. Im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Steht auf. Jetzt dürfen die Füße sich wieder bewegen. Halleluja. Preist den Herrn. Ladet eure Freunde ein. Geht auf sie zu. Erwartet nicht immer, dass sie euch ablehnen. Es ist ein neuer Tag, eine neue Zeit. Erwartet, dass eure Freunde reagieren. Es geschieht Erweckung überall auf der Welt. Hebt eure Hände hier im Saal und wo immer ihr gerade zuschaut. Nimm dein Leben nicht als selbstverständlich. Nicht einmal das Fahren, okay? Bitte Gott um Schutz und Segen. And his blessings. Amen. Lift your hands. Hebt eure Hände überall, wo ihr seid. Für diese kommende Woche, der Herr segne dich. Gott, der Vater, behüte dich. Bewahre und beschütze dich und deine Lieben in dieser Woche vor jeder Infektion, vor jedem Schaden, vor jeder Gefahr und vor allen Mächten der Finsternis. Der Herr Jesus Christus lasse sein Angesicht, das schon jetzt über dir leuchtet, noch heller über dir und deiner Familie leuchten in dieser ganzen Woche. Und er schenke dir Gunst, wo immer du hingehst. Der Heilige Geist erhebe sich und segne dich mit Shalom, mit Frieden und Wohlergehen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Danke. Wir sehen uns wieder. Ich liebe euch alle.